Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor: britisch-melancholisch, neue englische Bands. William wakes with his clothes on. The morning call has been and gone. And he might not make the flight, but he will try. Yeah. Bit by bit it comes back to him. A bunch of Belgian businessmen and a strange drinking game. Oh God, why? A cab, but the driver sucks. He drives so slowly and he talks so much that it hurts Billy Bird's aching brain. Yeah. He runs from the cab to the check-in desk. She says no way, but William begs on his knees, please, please, please. Well, okay. Sweat, he finds his seat, and with the luggage squeezed down beneath his feet, he begins to think that things can't get no worse. But then a voice says bags that can't be stowed in the overhead lockers must go below in the hold. Please let go. Thank you, sir. On past the carousel screen, and am my luggage all the hell I can buy a new shirt and tie any day. He rides from the airport into town to the high school football ground where his son has just begun his big football game. Neil Hennen scheint die Popmusik mit der Muttermilch aufgesogen zu haben. Es gibt kein Album von seiner Formation Die Van Comedy, das nicht mit Detail und Melodieverliebtheit glänzt. Das war ein Song vom aktuellen Album Absent Friends, Come Home Billy Bird. Weiter geht es mit der englischen Renaissance des Folks, die ungehindert weitersprießt, gerade in England. Beispiel Drew Kennett von der Isle of Man. Hier ein Song seines aktuellen Albums Songs from the Devil's Chimney. Drew mit Nothing Left to Lose. If you're going, then take me with you. I didn't fancy staying home anyway. I'm sick and tired of feeling disillusioned. There's no time to spare. All the memories are starting to fade. I really couldn't care less anyway. It's the type of town that'll bring you down if you stay. seem to have to go back to the start. I'll walk away somewhere new, anywhere but here will do. It may be right, it may be wrong, to keep on moving on and on. All I wanna do is wave goodbye to it all. Dig a little deeper than before, you may well find what you're looking for. Dig a little deeper, you just might find what you've been searching for all your life. So come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Too many times I've been blown apart. Always seem to have to go back to the start. I'll walk away somewhere new, anywhere but here will do. It may be right, it may be wrong, to keep on moving on and on. All I wanna do is wave goodbye to it all. You may well find what you're looking for. Dig a little deeper, you just might find what you've been searching for all your life. So come on, come on. Yo, falschen Track erwischt. Dick Deeper war das von Drew und nicht wie angekündigt Nothing Left to Lose. Ich habe es schon erwähnt, Manchester ist eine Stadt mit schier unbegrenztem künstlerischen Potenzial. Eine Erfolgsband aus dieser Stadt sind The Doves und an denen ist schon faszinierend, dass sie sich vom Disco und Electro zur Gitarrenmusik hinbewegt haben und mit The Last Broadcast ein bemerkenswertes Album eingespielt haben, was dann auch entsprechend einschlug. Besonders der Song There Goes the Fear trifft den Titel dieser Sendung gut, britisch melancholisch. Blue States, aktuelle Gruppe um den Mastermind Andy Dragazis, der seine zuerst am Computer generierte Musik ganz schnell als Band verwirklicht hat, um sie dann auch live präsentieren zu können. Ich denke, die Nächte in Wales sind lange und wenn es nur Crosby, Stills, Nash und Young Platten in der Nähe gibt, werden die halt als Referenz genommen. Die walisische Gruppe Super Furry Animals haben mit ihrem Album Phantom Power einen Standard gesetzt in Sachen Zeitlosigkeit und Trendfreiheit. Beispiel Sex, War and Robots. Hier sind die Super Furry Animals. Wenn er eigentlich keine ganze Band ist, so muss man ihn in einer solchen Sendung erwähnen. Morrissey, der in seinem Exil in L.A. britischer klingt als in seiner Heimat und nach längerer Abwesenheit aus dem Geschäft wieder mit neuem Album glänzt. Typen wie Morrissey, die einst als Sänger und Texter der Smiths große Erfolge feierten, sind wichtig für die englische Musiklandschaft, da er als das Bollwerk gilt, wenn es um politische Texte und Selbstverständnis geht. Da kommt sein Bekenntnis Irish Blood, English Heart genau richtig. Thank you. machine can buy or sell me. I've been dreaming of a time when to be English is not to be painful, to be standing by the flag, not feeling shameful, racist or partial. Irish blood, English heart. I've been dreaming of a time when the English are sick to death of Labour and Tories and spit upon the name of Ist die Rede von Morrissey, dann sollte man auch Johnny Marr erwähnen, der dem Sound der Smiths seinen Gitarrenstempel aufgedrückt hat. Er ist als Solokünstler weniger erfolgreich, aber als Produzent umso mehr. So zum Beispiel für die Band Haven, die er jetzt schon länger als Produzent und Ratgeber begleitet. Kein Wunder, denn wer Smith kennt, dem könnte Haven ebenfalls gefallen. Just say. Stephen mit Say Something. Die sechs Musiker von The Coral stammen von einem westenglischen Küstenstädtchen. Mit Magic und Madsen haben sie ein Album eingespielt, das so unverschämt retro klingt, dass es fast wieder modern ist. Produziert hat Ian Broody, Kopf der Lightning Seeds, und der weiß, wie ein Popsong klingen sollte. Hören wir The Coral mit Don't Think You're the First. Don't think you're the first. Delicate flower. joy and you're every girl and boy. You know you are, you know you are. And you dress like a dame and you burn on a Catholic flame by the hours, by the hours. Savoir-faire. Put cheap bleach on your hair. You know you do. You know you do. Do you dare take a breath? Do you dream of a tragic death? You delicate flower. Schon wieder eine Manchester-Band mit Gänsehaut-Flair. I Am Claude mit From Your Favorite Sky. Ein Trio, von dem man sicher noch mehr hören wird. Wenn etwas auffällt bei den vielen aktuellen englischen Bands, dann sind es die amerikanischen West Coast-Einflüsse. Und das von Bands wie Buffalo Springfield, Grateful Dead, also Gruppen, die in den 70ern groß waren. So auch bei The Burn. Diese aktuelle britische Band spielt regelrecht damit, indem sie einen Song For What It's Worth nennen, der dann auch an den gleichnamigen Song von Stephen Stills erinnert, sich aber dann doch ganz anders entwickelt. Spirits died with you and left. Eine Band, die den Trend zu handgemachter Gitarrenmusik richtig angefacht hat, Travis aus Glasgow. Seit 1996 an zahlreiche Hits und viele, viele Auftritte dieser sympathischen Gruppe, die seit ihrer Gründung dafür sorgt, dass immer klar bleibt, wo hier die Referenz für eine gute Liveband und gutes Songwriting ist. Thema gutes Songwriting. Stereophonics. Stereophonics aus Wales mit Maybe Tomorrow. Das war es auch schon fast im Soundcheck, in dem es heute britisch und melancholisch zuging und in der ich nur einige der vielen, vielen britischen Bands spielen konnte, die es zurzeit in diesem Sektor gibt. Abschließend möchte ich mit der Band Archive, deren Debüt You All Look The Same To Me Erinnerungen an die frühen Pink Floyd wachruft. Hören wir again. Mein Name ist Thomas Elbern und ich sage jetzt schon mal Tschüss. Tearing me apart, crushing me inside. You used to lift me up. now you get me down. If I was to walk away, to